1. Simson begab sich nach Thimnath, wo er ein jung Frau aus dem Volk der Philister bemerkt, die sein Interesse weckte. 2. Nach seiner Rückkehr informierte sein Eltern über sein Entdeckung und forderte sie auf, die Verhandlungen für ein Heirat mit dieser Philisterin einzuleiten. 3. Sein Eltern osten bedenken und fragten, ob es unter den Frauen ihres eigenen Volks kein geeignete Partnerin gäbe, so dass ein unbeschnitten wählen muss, Simson jedoch best und auf seiner Wahl. 4. Sein Eltern waren sich jedoch nicht bewusst, dass dies Entwicklung von Gott gelenkt wird, ein Gelegenheit zur Auseinandersetzung mit den Philisten zu schaffen, die zu jener Zeit über Israel herrschten. 5. Gemeinsam mit seinen Eltern reist Simson nach Thimnath, wo bei ihm in der Nähe der dortigen Weinberg plötzlich ein brüllender, junger Löwe entgegentrat. 6. In diesem Moment wird vom Geist Gottes erfasst, so dass das Tier mit bloßen Händen zerriss, one jedoch seinen Eltern von diesem Vorfall zu berichten. 7. Setzte seinen Weg fort, führte ein Gespräch mit der jungen Frau und stellte fest, dass sie ihm tatsächlich gefiel. 8. Als einige Zeit später zu Rückkehr, sie hinzuführen, verließ den Weg, den Kadaver des Löwen zu untersuchen, in dem einen Bienenschwarm und Honig warfend. 9. Er entnahm den Honig mit seinen Händen, erst von waren des Gehens und bot auch seinen Eltern etwasen, verschwieg jedoch die unabliche Herkunft der Spies. 10. Waren sein Vater die Braut besucht, während stolzet Simson ein traditionelles Festmahl, y es unter jungen Mannen zu jener Zeit ablich war. 11. Da die Philister in Furch Titan, stelten sie im dreißig Begleiter zur Seat, die waren der Feierlichkeiten standig in seiner Nahe bleiben sollten. 12. Simson schlug diesen Mannen ein wet vor, sollten sie sein Ratzel innerhalb der sieben Festage losen, word ihnen dreißig Fein untergewande und Festkleider geben. 13. Falls sie jedoch kein Losung fanden, mussten sie im die gleiche Anzahl und Kleidung stucken übergeben, woraufhin sie in Orforderten, das Ratzel zu formulieren. 14. Sagt zu ihnen, Spies kam von dem, der Frist, und Sussigkeit kam von dem Starken, doch auch nach drei Tagen konnten sie die Bedeutung nicht entschlüsseln. 15. Vierten Tag setzten sie Simsons Braut unter Druck und drohten, sie und ihr Familie zu verbrennen, falls sie ihren Mann nicht dazu bracht, das Ratzel zu verraten. 16. Daraufhin bedrängt sie Simson unter Tränen und Wurf im Vor, sie nicht zu leiben, da das Ratzel vorenthalt, obwohl seinen eigenen Landsluten aufgegeben habe. 17. Sie weinte waren der gesamten restlichen Festwoche, bis am siebten Tag schließlich die Losung variiert, die sie umgehenden ihr Volksgenossen weitergab. 18. Bever die Sun am siebten Tag unterging, antworteten die Männer der Stadt, was ist susser als Honig und was ist starker als ein Low, worauf Simson erkannte, das sie sein Frau instrumentalisiert hatten. 19. Vom Geist Gottes getrieben, begab sich nach Ascalon, erschlug dort dreißig Männer und übergab deren Gewande den Gewinnen der Wett, bever zornig in sein Elternhaus zu Rückkehr. 20. Simsons Braut wurde daraufhin dem Mann gegeben, der im Waren der Hochzeitsfeier als engster Begleiter gedient hat.